Heute bei uns zu Gast eine oberpfälzisch-fränkische Kabarett-Ikone. Wir wollen dich natürlich in deinem Heimatdialekt begrüßen. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Lissi Aumeier. Hallo, Lissi. Hallo, grüß dich. Hallo, also, dann sag ich gleich mal was. Euer Problem in Franken ist, ihr seid Autisten. Also, ein Mindestabstand von 1,5 Meter, das ist für einen Franken schon Belästigung. Das 15 stimmt. 15 Kilometer ist ein Wohlfühlabstand. Ja, herzlich willkommen erstmal, Lissi. Und als erste Frage, wie geht's dir? Ah, gemischt. Ich finde, momentan haben alle so ein wenig einen Blues. Es liegt über allem so ein wenig eine Schwere, finde ich. Weiß auch nicht. Also es gibt ja Theater, die gerade sterben, es gibt Kollegen, die geben auf und das macht man schon zu schaffen. Und ich mache momentan ein paar Fernsehsachen und damit verdiene ich ein bisschen was und das ist okay, aber allgemein die Stimmung ist doch nicht toll. Also hast du allgemein mehr Fernseh jetzt? Also da, das fängt dich ein bisschen auf jetzt, weil Auftritte ist ja schon seit längerer Zeit nichts mehr, ne? Ja, im August, September, Oktober bin ich noch aufgetreten. Das hat auch Spaß gemacht und hat ja das Gefühl, dass die Leute richtig Bock haben zu kommen. Ja. Aber jetzt seit November ist halt wieder schwierig. Ich hatte jetzt Schlachthof und jetzt nächste Woche kam wieder aus Franken. Da bist du öfter mal wieder schön. Dabei. Ja, aber ansonsten, ich weiß auch nicht. Und dann diese ganzen Deppendiskussionen und dann auf der ganzen Welt. Schau mal, was gestern im Kapitol passiert ist. Ja. Wahnsinn, oder? Man hat das Gefühl, alles dreht durch, ne? Ich hab das Gefühl, wirklich die ganze Welt dreht durch. Ja. Wie war das für dich, nach monatelanger Abstinenz auch einmal, dann wieder auf die Bühne zu kommen? Ich habe zu meinem Mann gesagt, glaubst du, ich kann es noch? Und dann hat er gesagt, du Depp, du machst jetzt 30 Jahre. schön, befreiend. Ich habe einfach gesagt, ich freue mich so, dass ihr da seid. Und die haben gesagt, wir auch. Und dann war schon der erste Bann gebrochen oder so. Also ich bin ja eh sehr, ich stelle mich ja mit meinem Publikum auf eine Ebene und dann passt das. Es war einfach wunderschön, mit rauszukommen. Jetzt schreibe ich gerade so ein bisschen ein neues Programm, aber weißt du, es ist so, entweder du findest Themen, die gar nichts damit zu tun haben, und auf der anderen Seite, glaube ich, wollen die Leute auf der Bühne nicht wirklich diesen Corona-Scheiß hören, es sei denn, man verlacht es, so wie Nazis. Die Welt scheint ein bisschen am Rad zu drehen. Hast du Sachen, auf die du momentan gucken kannst und so ein bisschen lachen? Also wenn es jetzt in Washington nicht so... Also, da gibt's einen Film, der heißt Olympus Has Fallen, und den habe ich mir mal reingezogen, weil mein Mann steht auf so Action-Dings. Da geht's darum, dass das Kapitol gestürmt wird. Und ich habe mir gestern gedacht, das ist wie aus einem schlechten Film. Wirklich so ein Low-Budget-Film, was da im Kapitol passiert. Also, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass real sowas passiert. Auf der anderen Seite kannst du aus allem was Lustiges machen. Was ziehst du dir rein? Dann so Filme oder um dich ein bisschen aufzuheitern? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Mein Hund ist jetzt 12 Jahre alt und die schläft jetzt immer ein und hat und steckt die Zunge noch raus beim Schlafen. Das finde ich zum Beispiel super lustig. Oder dass Singles sich beschweren, dass sie keinen Sex haben. Und du musst ganz ehrlich sagen, wenn du ständig mit deinem Partner in der Wohnung zusammen bist, dann hast du auch keinen Bock mehr auf Sex. Also es gibt genügend Sachen in der Krise, über die viele nicht nachdenken. Was mich so nervt, ist diese unglaubliche Angstmacherei. Ja? Also Corona gibt's, ich halte mich an die Regeln, ich trage meine Maske, das hat auch mit Respekt zu tun und Solidarität. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist nicht wie bei der Pest oder der spanischen Grippe, dass es gleich ein Todesurteil ist oder so. Ja? Und so toll war man auch auf so ein Szenario nicht vorbereitet, weil eben man hat ja, wie viele Kliniken haben sie geschlossen in den letzten Jahren? Ich glaube bei uns 200 in Bayern, oder? Vorher, ja, ne? Vorher. Ja, das war, kann man als Fehler auslegen, ja. Kann man so oder so sehen. Ja. Ich finde ja immer Schuldige und Fehler, das ist immer so eine schwierige Sache in den heutigen Zeiten, ne? Ne, stimmt, alles hat zwei Seiten, ne? Ja. Das stelle ich mir persönlich auch, wenn ich mich in die Rolle eines Kabarettisten versetze, momentan auch sehr schwierig vor, mit dieser Ambiguität, die irgendwie alles hat, irgendwie umzugehen. Also weißt du, man kann ja irgendwie von jedem Punkt, den man aufmacht, kann man irgendwie den Gegenpunkt auch gleichzeitig sehen. Und irgendwas zu kritisieren wird dann auch schwierig, oder? Wie mogelst du dich da durch? Ich mogel mich nicht durch. Also mir hat neulich einer geschrieben, ja, und ich würde ja Leute wie Ihnen, einen Corona-Leugner, wir wären ja die Schuldigen. Und dann habe ich gesagt, nein, es gibt keine Schuldigen. Es gibt nur Menschen, die unterschiedlich umgehen mit einer Situation. Ja, ich kenne Leute, die haben panische Angst. Ich kenne Leute, die sagen, mich wird schon nicht treffen. Es gibt alles, ja. Und wenn jemand ein Corona-Leugner ist, dann sage ich, ja, Ich akzeptiere dich trotzdem, aber denk doch mal bitte nach. Oder mach so, dass du sagst, es gibt es nicht, aber trag trotzdem die Maske. Einfach aus Solidarität den anderen gegenüber. Und du hast gesagt, du schreibst dann ein neues Programm. Wie gehst du da so ran? Du, gestern sind mir einfach Sachen eingefallen. Und dann gehe ich ins Internet und recherchiere. Also zum Beispiel, dass im Jahr 150 Menschen durch Kokosnüsse sterben. Die vom Baum fallen, ja? Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Und dann ist es ja ganz wichtig in der heutigen Zeit mit den vielen Fake News, dass du wirklich recherchieren musst. Also ich brauche zwei sichere Quellen, dass ich das, was ich sage, also wenn es jetzt über Zahlen geht bei Politikern und Beratungsgespräch, Honoraren und so. Und meistens ergibt sich dann gleich wieder daraus was. Also das heißt, es hat sich verändert auch, das merkst du an dir, ja. Weil, ich meine, früher gab es bestimmt auch Falschmeldungen oder sowas, aber es ist schwerer geworden wahrscheinlich, das zu trennen. Ja, es ist schwerer zu differenzieren, ja. Ich habe diese ganzen Verschwörungstheorien neulich mal durchgearbeitet. Das hast ganz schön was zu tun gehabt. Oh Gott, echt. Ja, warst du da auch, wo sie behauptet haben, amerikanische Politiker essen Kinder oder was? Oder, ja, die Koana. Verrückt. Ich frage mich nur ganz ehrlich, wenn die alle Blut trinken, warum schauen die so scheiße aus? So frisches Blut, ne? Ja, ehrlich, ich finde das einfach so schlimm. Oder zum Beispiel, es gibt die Echsenmenschen. Ja, die Echsenmenschen. Genau, und die Diana wollte aufdecken, dass die ganzen Royals alles eigentlich Echsen sind und deswegen musste sie sterben. Wahnsinn, oder? Ich meine, das ist doch auch kreativ, oder? Da ist für jeden Geschmack was dabei. Das ist wie in einem Bücherladen so ein bisschen. Naja, also ich glaube, was momentan so schwierig ist in der Welt ist, wir haben ein begrenztes Menschengehirn, ja? Mhm. Oh, jetzt muss ich mal die Tür zumachen, weil mein Mann kocht. Oh Gott, das ist der Feueralarm. Feueralarm. Das hört sich so. Ich glaube, wir können uns ja mit unserem Hirn auch die Unendlichkeiten vorstellen. Und wir brauchen einfache Lösungen. Also wenn ich am Fuß breche, dann kriege ich einen Gips. Und wenn ich eine Blinddarmentzündung habe, wird der Blinddarm entnommen. Aber bei diesem Virus, wo man nicht weiß, wie, wann, wo ist er eigentlich, wie stark kann er mich treffen und so, das löst einfach irrationale Ängste aus. Mhm. Das stimmt wohl. Mit denen auch aber, dass gespielt man, wird und politisiert wird. Dass man dann die Angst vor die Angst vor Krankheit, die Angst vor Tod, die Angst vor Weltverschwörung, die Angst vor Arbeitslosigkeit, die ich jetzt nachvollziehen kann. Ja. Also es wird ja alles verwendet für irgendwelche politischen Zwecke. Ich finde das so unglaublich. Ja. Die AfD versteht es auch wieder, indem sie sagen, alle Maßnahmen sind scheiße und so, verstehst du? Und viele Leute denken, das ist scheiße und kommen dann auf die Idee, das ist meine Partei. Ja, und auch das Maskenpolitisieren, ne? Das ist auch so ein Thema. Ja, ich meine, ganz ehrlich, was heißt da eigentlich Demokratie? Das heißt, ich sage dem anderen, gut, ich kann deine Meinung nicht nachvollziehen, aber ich bringe dich nicht um und ich schlag dich nicht deswegen, sondern es ist halt einfach so. Also ich wollte noch mal ein bisschen mit dir über Musik sprechen. Ja. Weil du bist ja eigentlich Musikerin, also du hast es studiert. Ja. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn Musik auf Kabarett trifft oder auf Humor. Und mich würde mal interessieren, was sind für dich so die wichtigsten Punkte, wenn man Musik mit Kabarett verbinden will? Worauf kommt es da für dich an? Also was ich total gern mag, sind so Crossover-Sachen oder Dinge in einen anderen Zusammenhang zu bringen. Ansonsten höre ich irgendein Lied oder ich spiele gerade irgendwas und dann fällt mir ein, das würde gut dazu passen. Also ein deutscher Text oder irgend sowas. Also das ergibt sich eigentlich bei mir immer von selber. Also ich gehe da nicht irgendwie systematisch ran und sage, so und so sollte es sein. Und ich mache auch viel Musik, gerade in meinen Live-Shows, aber im Fernsehen wird das immer nicht gezeigt, weil sie sagen, Musik ist allgemeiner Wegschalter. Mhm. Im Kabarett. Tust du noch mit Musik? Oder bist ganz du viel. Ich habe gerade am Montag einen Auftritt gehabt mit meinem Orchester in München im Theater H. Und das ist gestreamt worden. Du warst in Neumarkt Musiklehrerin, ist das richtig? Ja, ich habe ja lange an verschiedenen Gymnasien unterrichtet. Kontrabass, also mein Instrument. Ah, okay. Aber das habe ich vor ein paar Jahren aufgehört, weil das wurde dann zu viel. Also man muss dann entweder was man macht, richtig machen. Wie bist du eigentlich ausgerechnet zum Kontrabass gekommen? Ach, ich weiß auch nicht, das war so Liebe auf den ersten Blick. Schau mal, du kannst alles machen. Du kannst Klassik machen, Solo, Orchester, Hip-Hop, Blues, alles. Es gibt kein Instrument, das vielseitiger ist. Und du hast Jazz studiert, ist das richtig? Ja. Und ist das so deine Musik, Jazz? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so Free Jazz überhaupt nicht, aber so diese alten Jazz-Klassiker, die sind richtig geil. Also in die Prager Jazzkeller unterwegs gewesen praktisch. Ja. Wieso warst du dabei und war ich betrunken? Warst du das nicht mehr? Nein, aber das Kind sieht dir ähnlich. Hey, aber naja, du hast aber erstmal nur Musik studiert und dann bist du irgendwann auf den Humor gekommen. Und ja. Mich würde auch da interessieren, wie du da von A nach B gekommen bist, weil das ist jetzt nicht der unbedingt logischste Schritt, mit einem Musikstudium Kabarett zu machen, oder? Also ich habe angefangen mit dem wunderbaren Heinrich Hartl. Das ist ein blinder Komponist und Pianist, Konzerte zu geben. Und dann haben wir seine Werke, die er geschrieben hat, erklärt. Und das ist dann ein bisschen ausgeartetes Erklären. Und die Leute haben immer mehr gelacht. Und haben gesagt, erzählen Sie was, das reicht auch. Und dann durfte ich in Gerhard Polt mal zufällig einmal in Nürnberg begleiten mit mir Heinrich. Und dann ist da ein Kontakt entstanden und dann durfte ich mit dem öfter auftreten. Und der war eigentlich auch der, der ein bisschen so mich geschubst hat und gesagt hat, Lissi, du kannst es doch. Mach doch was draus, trau dich. Und wie ist der Polt so? Wie ist der total so? Total relaxed, entspannt im Hier und Jetzt. Okay. Aber der hat eine totale Körpersprache. Also der kann da sitzen und du traust ihn hier nicht ansprechen. Mhm. Also der wenn er auf der Bühne hat einen Charisma, nur den kleinen Finger bewegt, hat er schon das Publikum im Griff. Also das finde ich ganz faszinierend. Hat er auch bestimmt, ist ja quasi eine Legende, könnte man sagen, in Bayern. Ja, das stimmt so. Ja. Wie ist es dir denn lieber, mit Kontrabass oder ohne Kontrabass Kabarett zu machen? Mit. Ich bin auch gerne so unterwegs und ich habe auch ein Programm, Lissi Solo, wo ich nur mit Musikeinspielungen arbeite und nicht Kontrabass spiele. Das ist auch okay. Aber wenn du mich fragst, mit oder ohne, dann immer mit. Wie ich gerade gehört habe, geht das Feuerzeug nicht und die Lissi hat das Rauchen noch nicht aufgehört. Du blöd, Mann. 2021. Ihr raucht im Studio, oder? Ihr raucht im Studio. Nee, wir dürfen schon lange nicht mehr. Wir dürfen leider wir dürfen nicht. Schon ja, die Frage ist, dürfen oder tun? Nee, wir weder dürfen noch tun. Was cool. Ist momentan deine Musikgruppe? Wie heißt die? Ist das noch die Lilien? Lissi und die weißen Lilien, ja. Ah ja, okay. Okay. Und da seid ihr noch aktiv, hast du gemeint, ne? Weil ja, da habe ich jetzt gerade nichts Aktuelles gesehen, als ich recherchiert habe. Wahrscheinlich habe ich der Punkt ist, wir machen normalerweise im Januar so eine Neujahrstournee. Mhm. Und die wird sehr gut angenommen, ist meistens ausverkauft. Und das ist ja einfach gestrichen dieses das Jahr. Das geht nicht, ne? Ich bin ja auch sehr gespannt, wie der Franke umgeht ohne sein Fasching. Der Franke? Ja, wahrscheinlich wird er sehr sauer in sich gekehrt in seiner Bude sitzen und schimpfen, vor allen Dingen. Vielleicht mit einer roten Nase oder so. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, cool. Läuten bei euch die Dorfglocken ja. Gerade? Das ist mein Mann, der tut Staubsaugen. Staubsaugen und am Herd gleichzeitig. Der perfekte Mann. Das ist... Lissi, das hast du alles gut unter Kontrolle, muss ich sagen. Ja, ich finde eigentlich auch, aber ich habe keine Ahnung, was er wirklich macht. Das Ende vom Lied immer, dass ich die Küche aufräumen darf. Ja. Okay. Ist ja schön, wenn ein Mann kochen kann, aber hinterher. Was gibt's heute? Nudelsuppe. Was gibt's denn bei euch heute? Gibt's wirklich Nudelsuppe? Ich habe Kotelett gehabt. Kotelett mit Gemüse. Ich weiß noch nicht, was ich heute Abend esse. Ich bin eher so spontan unterwegs. Überlegen. Aber das weißt du, jetzt mal wieder in einem Wirtshaus sitzen. Hm? Ja, das wär's, ne? Das wäre schönes Schäuferle. Schönes Essen, Blödsinn machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das fehlt schon ein bisschen, vor allem jetzt nach einem ganzen Jahr. Irgendwie so diese bedrückte Stimmung da immer und die Leute, ich meine, man kann die Leute im Internet treffen. Ich weiß nicht, ob ihr beiden das macht, aber ich mache das schon öfter mit Freunden, aber es ist trotzdem irgendwie, es fehlt dann doch was. Aber es hilft schon für mich, das im Internet irgendwie zu machen. Ja, ich habe meine Freunde auf Facebook aufgerufen zu sagen, was interessieren euch für Themen denn im Lockdown? Worauf ist noch nicht hingewiesen worden? Dann schaue ich, dass ich das einbaue nächste Woche. Mhm. Mhm. Und da kamen ganz tolle Impulse. Das ist doch gedeihlich. Da hat mir zum Beispiel einer geschrieben, er ist als Geldtransporter unterwegs, ne? Und er muss jeden Tag diese Sachen anfassen und so. Und das ist auch noch ein gefährlicher Job in den heutigen Zeiten. Darüber sagt niemand was. Es trifft halt auch irgendwie nicht die Bestverdiensten wieder am Schluss. Ja, eben. Halt, ne? Ja, es sind eigentlich und ich sag euch noch was. Also ich war ja jetzt viel im Heim, wo meine Schwiegermutter war. Und die arbeiten sich da wirklich den Arsch ab. Mhm. Ja, und sind noch freundlich. Ja, also nicht alle, aber die meisten sind ja freundlich. Ja? Und dann sollen sie eine Prämie kriegen oder haben gekriegt von 500 Euro. Wenn diese ganze die ganze Show hier vorbei ist und irgendwann ist Corona vorbei, dann werden die genauso beschissen bezahlt. Ja, das ist sehr frustrierend. Vor allem, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich da nichts tut. Vor allem, ich habe jetzt auch Bekannte, die im Krankenhaus arbeiten, und das ist ja absurd, wie schlimm das ist. Die dürfen nicht zu Hause bleiben, wenn sie krank sind, weil sie einfach zu wenig Leute haben. Ja. Und in der Situation, in der wir uns befinden, ist es halt denkbar schlecht, dass halt kranke PflegerInnen dann irgendwie noch arbeiten müssen. Na, das ist ganz schlecht. Und dann halt zu einem Hungerlohn zum Teil. Wenn du besser bezahlst, dann kannst du vielleicht auch mal deine Stellen auffüllen. Oder hast du halt die Kapazitäten auch, dass Leute mal daheim bleiben können, wenn es hart auf hart kommt. Aber ich glaube, das ist sowieso meine Philosophie, sag ich an. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum ich als Chef von einem Unternehmen nicht einfach ein bisschen übertariflich bezahle und auch menschlich einfach mal lobe und anerkenne. Ja, dann kommen die Leute nicht die Arbeit und sagen, scheiß Chef, sondern sie sagen, ach, ich gehe da ganz gern hin, ich werde adäquat bezahlt. Das macht mir Spaß, ja. Das ist viel produktiver als dieses Pfennigfuchsen. Ja. Hat sich aber offenbar noch nicht ganz durchgesetzt. Na, anscheinend nicht. Aber ich glaube auch, wie die Lizzie vorhin gesagt hat, da wird sich nicht viel ändern. Weil wenn das vorbei ist, dann ist das vorbei, dann redet wieder kein Mensch drüber. Die am Balkon geklatscht haben, gehen auf keine Demo. Ja, und da ändert sich halt ja nichts, ne? Ja. Ach Leute, das können wir doch jetzt nicht, das kann doch jetzt nicht das Ende sein. Nein. Wir müssen doch auf irgendeiner positiven Note enden. Nee, jeder erzählt einen Witz. Oh Gott. Okay, ich fange an. Treffen Sie zwei Oberpfälzer, sagt der eine zum anderen, was hast du denn gegessen? Und dann sagt der, ohne Erdbeereis. Und dann sagt der andere, du, das letzte habe ich nicht verstanden. Wow. Jetzt bin ich wieder blöd. Ich kann keine Witze erzählen, was soll ich denn da machen? Ja, erzähl doch einen. Hast du keinen Witz auf Laufen? Ich bin furchtbar schlecht. Ich habe den Vorschlag nicht gemacht, ja? Nee, Lizzie, du hast dann auf Laufen. Der Andreas kann nur wegen überlegen jetzt. Du hast doch ein Witzebuch. Der Andreas, wir haben mal eine Sendung gemacht, wo er sein blöden Witzebuch von seinem Großvater vorgelesen hat. Oh, das ist schlimm. Ja, das war ganz schlimm. Witzebuch für Jungen war das. Wir haben da wahrscheinlich 400.000 Zuhörer verloren in der Zeit. Wahrscheinlich. Also, Lizzie, lass krachen. Jetzt wir hören uns jetzt zu. Erzähl gar keine, weil das eine Aufzeichnung ist. Sehr gut an. Touché, Chris, touché. Das heißt, ich gebe mir echt Mühe. Leute hören gerade zu. Aber ich erzähle euch jetzt trotzdem noch einen Witz. Ja. Die nicht alle verstehen, aber ich finde ihn super. Also drei Mäuse gehen in eine Bar und besaufen sich und sie werden ziemlich mutig. Und die eine sagt, ich fliege jetzt nach Nordkorea und sage dem Kim Jong-un, dass er ein Arschloch ist. Und dann tritt er zurück. Und dann sagt die zweite Maus, und ich fliege jetzt nach Washington und sage dem Trump, dass er endgültig verloren hat. Und dann verpisst er sich. Und dann sagt die dritte Maus, und ich gehe jetzt los und bumse die Katze. Die einzige, die eine Chance hat, ist die dritte Maus. Sehr gut. Hast du jetzt auch, Andreas? Ich bin blank. Der ist völlig blank. Tut mir blank. So furchtbar. Also so. Ich werde einen Witz. Sorry, ich werde, Andreas, nein, ich such, so blank komme ich in keine Sendung. Chris, ich mach das gut. Ich werde einen Spitzenwitz. Ja? Also einen 1A-Spitzenwitz, den man so in Stein meißeln könnte und von mir aus auf mein Grab am Ende stellen, den werde ich mir raussuchen, werde ihn vertonen und werde ihn hier jetzt anfügen. Der einmalige Spitzenwitz aus dem Witzebuch für Jungen von Klaus Franken. Xaverl hatte einen 50er verschluckt. Der Doktor gibt ihm eine Pille hinterher und zaubert nach einiger Zeit das Geldstück am anderen Ende Xaverls wieder heraus. Auf dem Heimweg gerät der Bub in Versuchung und kauft sich für 20 Pfennig Eis, um den bitteren Pillengeschmack zu versüßen. Daheim legt er der Mutter 13 Pfennigstücke auf den Tisch und sagt, »Da, Mutter, das ist alles, was der Doktor rausgekriegt hat.« Das war der einmalige Spitzenwitz. Gut. Ja, cool. Vielen, vielen herzlichen Dank, Lizzie. Möchtest du gerne jetzt war, jetzt geht er raus auf den Balkon und raucht deine Rede. Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Passiert jetzt, ja. Du hast ja deine schon geraucht. Ja, ich habe nicht mehr viel, das ist Ausgangssperre. Aber ich habe einen alten Hund, mit dem kann ich locker noch die 10 Kilometer zur Tankstelle laufen. Der soll aber besser nicht rauchen, der Hund. Nein, ich habe so Angst, dass dir was passiert. Die ist schon 12, die ist so süß. Ja. Die hat mich voll im Griff. Sie denkt immer, sie verarscht mich, aber ich weiß ja, dass sie mich verarscht. Dann würde ich dir, deinem Mann und deiner Hündin beste Gesundheit wünschen in erster Linie mal. Ich euch auch. Und gutes Schaffen beim neuen Programm und hoffentlich bald schöne Live-Erlebnisse wieder. Ja, das wünsche ich uns allen. Und ich möchte einen Aufruf machen. Einen Aufruf? Ja. Ja. Also, liebe Radio Z-Hörer, hier ist Lissi Aumeier. Ich habe vor Jahren mal eine schwere Depression gehabt und habe mir nicht helfen lassen, das war ziemlich blöd. Und dann habe ich mir helfen lassen und ich bin wieder rausgekommen. Diese Zeiten sind schlimm, vor allem wenn man alleine ist mit Ängsten oder Depressionen. Wenn ihr merkt, es geht euch schlechter, bitte geht zum Hausarzt, lasst euch helfen. Es gibt gute Medikationen, es gibt gute Therapien. Die Tabletten machen nicht mehr wie früher abhängig, wie vor 40 Jahren. Bitte lasst euch helfen oder wählt eine Notrufnummer. Ich weiß, die Zeiten sind schwer, aber versteckt euch nicht. Man muss sich auch nicht schämen, wenn man eine Depression hat oder eine Angsterkrankung. Dafür muss man sich nicht schämen, es schämt sich auch niemand dafür, dass er einen Bierbauch hat oder eine Narbe oder so. Also bitte seid so lieb und lasst euch helfen. Mit diesen Worten, danke, vielen Dank, Lissi. Ich danke euch auch, ihr Süßen. Das war echt nett, dass man dich einmal wieder gehört hat. Hat mich sehr gefreut. Wirklich mich auch. Mach's gut. Ja. Tschüss und guten Appetit. Ciao. Guten Appetit noch. Ne? Ciao.